नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य इतिपीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदुरनुत्तरो पुरिसधम्मसारथिः सत्ता देवमनुषाणां बुद्धो स्वाखातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको ऐहिपास्सिको औपनायिको पाच्यत्तं वेदिताभ्यो विनुहि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुङ्गला एष भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सति एवं बुद्धं शरणं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसो नहे सतीति। So, wir machen uns bekannt mit den Paramis. Und soweit wir haben die vier Grundparamis genannt, die sozusagen sind die Grundlage von Verdienst, die Voraussetzung von Verdienst. Das sind die eigentlich stellen vor die Säule von Punya, von religiösem Verdienst. Alle religiösen Verdienste, die wir machen, sind mit diesen vier verbunden. Wie wir wissen, alle reine Zustände des Geistes sind mit Aloba, Adosa, Amoha verbunden. Dana ist nichts anderes als Lobha-Vidamsana, wie wird in Abhidhamma erklärt. Es ist zerschmettern, Vidamsana. Zerschlagen. Zerschlagen. Man übt Dana, damit man den Wurzel des Leidens zerschmettert. Okay. Wenn man ihn zerschmettelt hat, wie schön ist das Leben? Und wenn man Dana übt, dann übt man damit, wenn man ihn schon nicht zerschmettern kann, was nicht so leicht ist. Man kann ihn mindestens vermindern. Vermindern? Nur das ist vermindern. Vermindern. Vermindern. Was habe ich gesagt? Vermindern. Nicht vermindern. Ich habe gesagt. Man kann ihn mindestens vermindern, dann Qualität des Lebens wird besser. Was der Bodhisattva eben gibt, ist, er zerschlägt nicht völlig diesen großen Feind, er immer bemüht sich, dass er ihn vermindert, vermindert, vermindert, vermindert, durch Dana-Gewohnheit, damit er so klein wird, wie eine winzige Lause in dem Haar. Aber weil indem er so übt, so wie der Bodhisattva geübt hat, Lause, obwohl sie sehr klein ist, wird sehr ungemütlich. Der Laus wird sehr ungemütlich. Naja. Warum? Weil wenn man sich in Tugend übt, man sieht immer klarer, obwohl Untugend wird so winzig wie eine Lause. Sie wird sehr, sehr unangenehm. Das ist dann der Weg von Bodhisattva. Der Arahat zerschlägt diesen großen Feind von Begierde, aber er ist nicht imstande, völlig zu zerschlagen die Gewohnheiten, die Vasanas sogenannten, die mit diesem Feind verbunden sind. Obwohl er gibt in seinem Geist entsteht keine Unreinheiten, keine Klesas, die durch Begierde bedingt sind. Seine Verhalten kann jedoch, indem er nicht perfekt, so wie der größte Held unserer Zeit, der Buddha selbst, durch diese Gewohnheit von Dana, dass er in unzähligen Existenzen geübt hat, er hat alle schlechten Gewohnheiten, die mit Begierde verbunden sind, nicht nur die Unreinheiten des Geistes, sondern auch die Gewohnheiten, die, obwohl die Unreinheiten beseitigt sind, die schlechten Gewohnheiten können bleiben. Wir wissen von der buddhistischen Literatur, dass einige Arahats, zum Beispiel Gavampati, indem er Ochse war in frühere Existenz. Nach der Dana hat er immer diese Gewohnheit ist gar nicht mit einer Unreinheit des Geistes verbunden, aber wird da sein. Es ist schwer zu beseitigen. Deswegen der Weg der Bodhisattva ist, dass er durch Dana durch Gewohnheit von Dana diese Begierde so winzig macht wie Lause, aber er wird immer davon bewusst durch seine Weisheit, dass es sehr unangenehm ist. Lause ist sehr unangenehm. Aber er schafft es, nicht völlig weg, bis er alle Gewohnheiten von einem Buddha sich nicht erworben hat. Hm? Das ist zu verstehen. Das ist der Weg von einem, der sich nach dem höchsten Ziel sehnt, also nach Allwissen. Indem man Sila übt, wir haben schon gesagt, dass Dana, oder das vermindert unsere Begierde, wird nur rein, wenn es mit Sila verbunden ist. Es wird durch Sila bereinigt. Deswegen in den Jatakas, wir finden auch viele Geschichten, die viele Jatakas, mindestens fünf, wenn ich mich gut erinnere, oder sechs sind, heißen Sila Vimamsaka Jataka. Der Bodhisattva immer untersucht, er untersucht, obwohl es ihm viel Leiden bringt, er immer untersucht, wie er ideal sich verhalten soll, damit er die Paramis erfüllt. So er auch untersucht, zum Beispiel, wir finden in der Nimmijataka, sehr berühmte Geschichte, kennen Sie, Nimmi, kenne ich. In Majjhima Nikaya gibt es eine, wir haben hier in, jetzt ist es verschwunden, in Dhanas Sala haben wir diese vier Götterboten. Der Makadeva, der hat nicht vier geboten, sondern ein nur. Was hat er? Der Makadeva war ein, genauso wie Nimi. Nimi war ein Bodhisattva. Makadeva war auch ein Bodhisattva. Und indem sie viel, viel Dana geübt haben, sie wurden zu universalen Chakravarti, universalen Weltherrscher. Ja, wir haben so wenig Dana geübt, deswegen sind wir noch nicht Weltherrscher. Waren wir davon? Sind wir da abgestutzt? So sollte man denken. Also, diese Nimi war der erste Herrscher von einer Dynastie von universalen Herrschern. Letzte war der Makadeva, von dem Geschichte wir können sehen in Majjhima Nikaya. Und wird auch in Kommentar, Subkommentar von Majjhima Nikaya erzählt. Was hat der Nimi, genauso wie der Makadeva, was haben sie gemacht? Sie haben ihren Barbier, Barbier? Friseur. Friseur. Jetzt in dieser deutschen Übersetzung steht Barbier. Was ist besser? Friseur oder Barbier? alles geht. Ja. Hat seinen Barbier beantragt, wenn er sieht, ein weißes Haar in seinem Kopf, er soll ihn berichten. Nach, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren, der gute Barbier findet ein weißes Haar. Und er klippt das und platziert nicht und gibt das, legt das auf goldene Platte und zeigt es dem guten Weltherrscher Nimi, auch dem Makadeva, selbe Geschichte. Und der sagt, ah ja, der Himmelbote ist gekommen. Und er ist so erfreut und gleich geht er Babaja in die Himalayas, sich in Nekama zu üben und tiefere Weisheit zu gewinnen. Wir haben schon erklärt, die vier Grundjatakas. Nekama ist eigentlich die Grundlage für Shamatha. Und Panya ist nichts anderes als Vipassana. Also, indem wir das Gute üben, im Sinne von religiösen Verdienst, die Hauptgute kommt von Dana, Sila, Bhavana, wie immer erklären, indem ich ein bisschen in Sri Lanka gelebt habe, immer fast in jede Anumodana nach dem Essen werden diese drei erwähnt und die Laien werden mutigt, dass sie diese drei sammeln als der Hauptweg oder die Säule von allen religiösen Verdiensten. Also diese drei, Dana, Sila und Bhavana, ist nichts anderes als diese vier Paramis, die wir als Grundparamis schon genannt haben. Dana Parami, Sila Parami, Nekama Parami und Panya Parami. Wenn wir die haben, wie wir schon erklärt haben, haben wir dann große Verdienst gemacht. Dann diese sind dann Folge, indem man Dana übt, wird man verstehen, wie der König Nimi, von dem ich jetzt gesprochen habe, er hatte immer Zweifel, der Bodhisattva, als König Nimi. Was ist größer, Dana oder Sila? Und indem er so großer Herrscher war, er so, so reiner Geist, die Götter waren bewusst von seinem Zweifel. Dann der gute Sakka schickt Matali, seinen Lenker, Wagenlenker. Du gute Matali, gehe zu dem Nimi, zeig ihm ein bisschen herum. Dann er zeigt ihm die Helle und die verschiedenen Hellen und verschiedene Himmel und er zeigt ihm, dass auch die Vipaka, Vipaka ist Resultat, Resultat von Sila, ist größer als Resultat von Dana. Es wird mit noch mehr Segnen verbunden. Aber wir müssen verstehen, dass die zwei kommen zusammen. Aber Dana, wie wir gesagt haben, ist meistens verbunden mit Aloba. Unsere größte Feind, Loba ist ein großer Feind, der uns viel, viel Unbequemlichkeiten macht. Aber das ist nicht der größte Feind von den Unreinheiten des Geistes. Der größte Feind von den Unreinheiten des Geistes ist Ärger und Hass. Und durch Übung von Eben von Sila als Parami wird dann Ärger und Hass so vermindert, dass man ein vollkommen glückliches Leben führen kann auf Grundlage von Sila. Sila ist in der Tat auch angesehen und in den Jatakas, auch in den Suttas, als sozusagen das Schönste von allen Segnen. Und es bringt auch das schönste Leben. Warum? Weil es, wie ich schon erklärt habe, der größte Feind, der uns das Schlimmste antut, ist eben Dosa, diese Hass. Warum Hass ist das Schlimmste von allen Feinden? Weil Hass ist das, Loba ist mit, kann mit Freude verbunden sein. Hass kann keine Freude. Er kann, Eigenschaft des Hasses ist, dass er brennt unsere eigene Grundlage, das ist der Geist. Wir sind alle basiert im Geist als Wesen. Und dieser Geist ist durch Hass verbrannt. Deswegen jemand, der hasst, lebt nicht lange und hat ein miserables Leben, kann nie ein wahres Glück erleben. Das wird auch in den Jatakas, dieses Prinzip sehr klar erklärt. Deswegen besonders, wenn man Sila zum erfolgreichen Ende bringen möchte, indem man, was ist erfolgreiche Ende von Sila, dass es dann zu Befreiung führt. Das ist erfolgreiche, nicht erfolgreiche Ende, sondern erfolgreiche Manifestation von Sila. Sila wenn es wirklich erfolgreich ist, muss immer, dann geht immer mit Weisheit zusammen. Das wird auch in den Suttas erklärt. Und in dem Sila ist die Grundlage für erfolgreiche Meditation. Buddha erklärt in den Suttas auch, in Alagadupama Sutta, in Majjhima Nikaya, wir haben Gleichnis von Säge, sehr berühmte Gleichnis, wo der Buddha sagt, wenn zwei mächtige Männer, Räuber, mit einer großen Säge sägen, unsere Körper in zwei Teile, wenn ein Mönch in dieser Situation sich noch ärgert, ja. Er ist kein Schüler von Buddha. So wichtig ist es, diesen größten allen Feinden zu zerschmettern. Aber was macht der gute Bodhisattva? Weil er alle Eigenschaften von Buddha sich aneignen möchte, nicht einverleiben, sondern aneignen. Richtig? Sehr gut. Ich bin auch bei Lernen. Was macht er? Er macht diese größten Feind so winzig wie Lause. Und er sieht immer sehr klar, wie ungemütlich ist. Aber er zerschmettert ihn nicht, indem er alle die Eigenschaften von Buddha, alle Paramis bis zur Vollkommenheit lernen möchte. Und dann, wir haben erwähnt, dritte und vierte Parami ist nichts anderes, hat enge Beziehung zu Bhavana. Nekama, wir werden später erklären, was wir als Entsagung erklärt haben. Nekama heißt, dass man entsagt, was entsagt die Begierde nach sinnlichen Freunden, und man entsagt dieses Anhaften an Existenz. Wenn man das machen kann, nur dann wird man imstande sein, tief in die Meditation einzugehen. Je tiefer man in die Meditation eingeht, je tiefer man die Jhanas gemeistert hat, desto mehr er kann die Weisheit zur Reife bringen und auch anwenden. Deswegen alle großen Schüler von Buddha ohne Ausnahme waren auch große Yogis. Nicht zu sprechen von den großen Bodhisattvas. Äh, Es gibt kein Beispiel von einem großen Arahat, der nicht die Jhanas völlig gemeistert hatte. Nur dadurch waren sie dann, konnten sie die Patisambhida, die Diskriminierungen meistern, die Abhinyas meistern, die übernatürliche Kräfte. Und so konnten sie auch so viele Wesen helfen. Nicht so wie Buddha. Der Buddha ist wie die Sonne, aber die großen Arahats, die waren wie Mond. Wenn man die Paramis übt, allmählich wird man zu einem Stern, was auch nicht schlecht ist. Vorausgesetzt, man sich Mühe gibt. Also, Sila wird durch Entsagung im Sinne von Entsagung von den Begierden nach Sinnlichkeit und Entsagung von Anhaften an Existenz, was Voraussetzung ist für eine gute Meditation. Es wird dadurch geläutert. Richtig? Na prima. Das läuft wie auf Butter, auf Ghee. Also, Nekama läutet dann Sila. Und wieder Nekama wird, wie wir gesagt haben, geläutert durch Weisheit. Durch Shamatha wichtig ist zu verstehen, dass Nekama Entsagung hat zu tun mit Viraga. Viraga heißt? Leidenschaftslosigkeit. Leidenschaftslosigkeit. Leidenschaftslosigkeit ist, das ist dann der Zusammenhang zwischen Nekama und Viraga. Leidenschaftslosigkeit. Raga hat sehr breite Bedeutung in Sanskrit oder Pali. Eine sinnliche Begierde heißt Lobha. Raga ist, hat viel breitere Bedeutung, indem es alle Sorten von Anhaften darstellt, die unseren Geist färben. Was färbt unseren Geist? Unser Geist hat in der Tat keine Farbe. Was den Geist färbt, im Sinne von ihn nicht durchsichtig macht, ist dann Raga, Anhaften. Wenn der Geist nicht Raga hat, sieht er alle Objekte so klar, wie man in einem klaren Wasser diese Krebse ist auch nicht schlecht, aber das ist nicht, was ich gemeint habe. Die Steine unten, die Kieselsteine. Na prima, Kieselsteine sind es. Die man die Kieselsteine dann sieht man im klaren Wasser, so wie auf der Handfläche, nicht wahr? Genauso der, wenn der Geist kein Raga ist, keine, nicht gefärbt ist, sieht man alles mit solcher Klarheit. Deswegen kommt man zur Befreiung. Also, Viraga, dass wir als, wir haben Viraga als Leidenschaftlosigkeit übersetzt. Viraga, es ist zu verstehen, immer im Geiste halten. Es gibt zwei Sorten von Viraga, die man lernen muss. Besonders, wenn man sich nach den Eigenschaften von Buddha sehnt, die müssen vollkommen gemeistert haben. Es gibt weltliche Viraga, Lokika Viraga, die wird wie gemeistert, das müssen wir sehr klar verstehen, die wird gemeistert durch Übungen in Samadhis und Samapatis, in Jhanas und Samapatis. Was sind Samapatis? In der Theravada-Tradition, wir sprechen von 8 Samapatis. Erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana in Rupa und erste, zweite, dritte, vierte Jhana in Arupa. Das sind, wenn man sie erreicht hat, Samapati heißt Samapnoti, heißt er vereinigt sich damit, im Sinne, dass man sie erreicht und gemeistert hat. Jhana ist das, was dann zu volle Erreichen von Jhana ist dann Samapati. Ist das klar? Indem man die Jhanas Samapatis übt, wird man die weltliche Leidenschaftsfreiheit, Leidenschaftslosigkeit üben. Wenn man das gut geübt hat, wird das die Grundlage für die weltliche übernatürliche Kräfte, die dann Resultat sind von meist von dieser Meisterschaft. In denen jemand, der sich vertraut machen möchte mit den Qualitäten von Buddha, er muss sich Mühe geben, sie zu üben und bemeistern. Sonst wird er nicht mal sich diesen Qualitäten nähern können. Deswegen die Meisterschaft von diesen Qualitäten gehört zu den Bodhisattva Shikshas, zu den sieben. Wir werden in Mahayana wird es, was der Bodhisattva zu lernen hat. Er hat zu lernen sieben Shikshas. Sieben Shikshas, sieben Disziplinen. Wir werden noch später, jetzt erkläre ich nicht, eine von diesen Disziplinen ist, er muss unbedingt alle diese, damit er große Prabhava, Prabhava Shiksha, große Macht hat, dass er die Wesen beeinflussen kann und zu Wohle, ihrem Wohle führen. Der Bodhisattva braucht Macht, ist nicht gut. Wir rezitieren Kraft. Der gute Jnanabodhi hat mir gesagt, Macht hat schlechte Konnotation. Drang nach Macht, das ist nicht gut. Hier spricht man von Kraft. Ein von den Disziplinen, das der Bodhisattva unbedingt lernen muss, sind diese Kräfte, die sind basiert auf Meisterschaft von weltlicher Viraga. Weltliche Absagung oder weltliche Leidenschaftslosigkeit, das ist besser. Leidenschaftslosigkeit. Dann gibt es überweltliche Aspekt von Leidenschaftslosigkeit. Muss man sehr klar verstehen. Dieser überweltliche Aspekt von Leidenschaftslosigkeit ist das, was eigentlich zu vollen Erleuchtung führt. Auch Meisterschaft von weltlicher Leidenschaftslosigkeit ist nicht genug für die Befreiung. Man muss unbedingt überweltliche Leidenschaftslosigkeit üben. Lokuttara Viraga. Und Lokuttara Viraga, man kann nur üben, indem man meditiert über die vier edlen Wahrheiten. Das ist der einzige Weg. Nur durch Verständnis von den vier weltlichen Wahrheiten kommt man zu definitiven Erlösung. Kein anderer Weg. Warum? Warum? Warum? Weil es überweltlich ist. Nirodha heißt nichts anderes als Nirvana. Diese weltliche Leidenschaftslosigkeit, so gut wie es auch sein mag, kann nicht vollkommen aus Samsara herausführen. Nur Nirvana kann es tun. Und Nirvana ist überweltlich. Dann, was ist jetzt der Weg von einem Bodhisattva? Er übt sich genau wie alle, die sich nach Erlösung sehnen, in diesen zwei Sorten von Viraga, indem er seine Vertiefungen und übernatürliche Kräfte, die damit verbunden sind, übt. Und er auch meditiert über die vier edlen Wahrheiten, aber er etabliert sich nicht in den vier edlen Wahrheiten. Das ist der Unterschied. Und dann ist es immer nicht ganz klar, wenn du sagst, der praktiziert das alles ganz intensiv, aber ein kleines bisschen, bevor er vollkommen durchbricht, dann stoppt er praktisch. Das ist für mich also total theoretisch, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt kommen wir alle allmählich zu dem Punkt, wenn wir über Panya sprechen. Das wird dann klar. Heißt, wo immer die Laus noch übrig bleibt. So das langsam, langsam. Wenn er sich die Eigenschaften von Buddha aneignen möchte. Er kann nicht in diese Nirvana, er kann sich nicht, er kann nicht vollkommen sich in den vier edlen Wahrheiten zu etablieren. Er kann das nicht machen. Wenn er das macht, dann kann er nicht mehr alle Eigenschaften von Buddha sich aneignen. Es ist nicht möglich. In Nirvana ist eben Nirvana in dem, in Nirvana gibt es keinen Platz für Streben, keinen Platz für Wille, keinen Platz für diese Sachen, die er unbedingt braucht, damit er das erreicht, nachdem er sich sehnt. Weißt du, mir kommt es so vor, auf der einen Seite muss er ja volle Pulle sozusagen praktizieren, aber gleichzeitig muss er sich zurückhalten, es passt ja nicht zusammen. Wieso passt er? Es ist überhaupt kein Widerspruch, weil er, wir haben schon erklärt, der gute Jnanabodhi hat das nicht gehört wahrscheinlich, der Unterschied ist, übt Nekama. Ohne Nekama keine Weisheit. Aber er übt Nekama, indem er über die nicht-dualistische Natur, so Leerheit, meditiert. Das ist die Meditation von den Bodhisattvas. Er hat nicht diese Widersprüche, indem er seine Meditation ist, über die, wir haben gesprochen von natürlichen Nirvana, haben wir nicht. Er nähert sich, indem er über diese meditiert, er nähert sich diesem Zustand. Das ist sein Ziel. In diesem, wenn er so praktiziert, dann er kann obwohl er noch strebt, er etabliert sich nirgendwo. Er etabliert sich, er kann sich nicht in Nirvana etablieren. Wir haben schon gesagt, warum? Weil er hat große Mitleid. Er aber lernt nicht zu leiden. Warum? Weil er entwickelt diese Weisheit. Weisheit von wahren Natur von allen Dingen. Diese wahre Natur von allen Dingen ist Übersein. Ist über. Über alle Widersprüche. In dieser Natur gibt es keine Widersprüche. Die Widersprüche kommen eben von den Unreinheiten des Geistes und von den schlechten Gewohnheiten, die er vollkommen ausrotten möchte. Deswegen er zerschmettert nicht Unwissen, sondern er meditiert als Unwissen, als Leerheit. Dadurch kann er in der Welt bleiben. Er unterscheidet sich nicht von der Welt. Deswegen, er kann sich mit allen mischen, so wie der Buddha, mit Schlechten, mit Guten. Warum? Weil er meditiert immer über diese wahre Natur der Dinge. Ist das klar? Heißt das, dass der Bodhisattva erst in der letzten Existenz alle Heiligkeitsstufen durchläuft? Der Bodhisattva, wenn er realisiert ist, er auch versteht Nirvana oder die Erlösung nicht als Konzept, sondern als direkte Erfahrung. Schon als Bodhisattva? Schon als Bodhisattva. Er kann, natürlich. Aber praktiziert immer, er kann nicht unterscheiden zwischen Nirvana und Weltliche. Warum? Weil er muss in Nirvana, in Welt bleiben wegen Mitleid. Er kann nicht unterscheiden. Er kontempliert über die wahre Natur der Phänomene, damit er den anderen helfen kann. Das ist dann diese Weg. So, wenn der letzte Läufer weg ist, ausgelöscht, wenn der letzte Läufer, wenn er komplett, vollkommen befreit ist, dann ist er weg von der Welt. Dann hat er kein Mitgefühl für die Verblendungen von den Menschen. Er wird dann Dharma. Dharma ist Buddha, Buddha ist Dharma, ist nichts anderes. Das ist Ziel. Das ist dann wo? Nirgendwo. Außerweltlich. Nicht Außerwelt, nicht Innerwelt. Buddha, Interwelt. Der Bodhisattva wird zum Buddha. Wir reden langsam, langsam darüber. Nicht zu schnell. Also wir haben diese vier Grundparamis erklärt. Die andere, wir haben gesagt, dass die Panya, Panya ist das, was läutet. Leidenschaftlosigkeit. Was kommt nach Panya? So hat der Sumedha, nachdem er den Entschluss genommen hat, ein Buddha zu werden, so hat er meditiert. Was dann läutet? Weisheit. Was hat der Sumedha gefunden? Virya. Virya ist das, was kann dann Weisheit läutern. Wenn man sich nicht Mühe gibt, die Weisheit wird nicht geläutert. Wenn man nicht auch Ausdruck für Weisheit ist, dass man keine Trägheit hat, dass man nicht zulässt, dass der Geist zerstreut wird. Dadurch wird dann Weisheit geläutert. Das sind die Zeichen von Unwissen, die die Kraft der Weisheit vermindern. Das ist, was eben auch jetzt in Meditation wird gemacht, in der man den singenden Geist und den zerstreuten Geist bekämpft. Man entwickelt Weisheit. Jetzt erst in Meditation, aber dann auch im Leben, indem man für den Bodhisattva, jemand, der Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, entwickelt immer die heilende Mittel. Weisheit von Bodhisattva ist nicht nur überweltliche Weisheit. Er lernt natürlich, wie er den Wesen helfen kann, zu dem Zustand von Arahat oder zu dem Zustand von Pacheka Buddha, zu dem Zustand von vollkommenen, erleuchteten Buddha. Er versteht das vollkommen, deswegen er kann allen Wesen, die sich nach Erlösung sehnen, je nach ihren Aspirationen helfen. Aber er studiert auch weltliche Weisheit, die Heilmittel, damit er den anderen behilflich sein kann. Wenn man nicht die weltlichen Sachen kennt, man kann nicht effektiv den anderen behilflich sein kann, weil man kann nicht ihre Sprache, man kann nicht ihre Logik man kann nicht die Kunsten, die sie brauchen für ein besseres Leben, so wie Medizin, Architektur und so weiter. Muss das immer in einem Leben alles sein? Wir haben schon gesagt, der Weg von Bodhisattva ist erweitern die Horizonte. Alle, wir haben schon erklärt, alle, die Buddhismus studieren, sehnen sich nach Erlösung. Erlösung ist Ziel von Buddhismus, ein Geschmack. Aber indem der Bodhisattva lernt, das zu machen mit dieser Perspektive, dann er lernt diese unendliche Dimensionen, die ihm helfen, auch unendliche gute Taten zu tun. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Er bleibt nicht stecken in seine eigene Perspektive, aber er lernt auch alle möglichen Perspektiven von den anderen, die damit er helfen kann. Wenn ich nicht kenne die Perspektiven von anderen, wie kann ich helfen? Ist das so? Deswegen er braucht Logik, er braucht Shabdavidya, Etymologie, Meisterschaft der Sprache, alle diese Sachen, er muss gut studieren. Er braucht Medizin, er braucht Architektur, alle diese Sachen. Das haben sie auch früher in den buddhistischen Universitäten alles gelernt. Das war auch Teil der Ausbildung der Mönche, damit sie zum großen Nutzen sein können. Wenn man dann stirbt, ist ja der weg, dann muss man ja immer den... Wie ist das weg? Wenn ich letztes Leben Architekt war und jetzt bin ich Arzt, dann weiß ich davon ja nichts mehr eigentlich. Das ist gar keine gute Perspektive. In dem Geist sammeln sich Tausende, Millionen von Karmas. Was? Dieser Geist ist Ozean. Dass man sich mit zu dieser Zeit mit etwas beschäftigt, das hat, dass man sich schon früher damit beschäftigt hat. Wenn man sich damit nicht früher beschäftigt hat, wird man das nicht meistern können. Mit dieser Perspektive muss man arbeiten. Wenn man die Karma geht nicht verloren in Millionen Existenzen. Das ist erklärt auch in den Sutta sogar. Ist das klar? Dann, dass man so denkt, das heißt, dass man nicht versteht diese unbegrenzte Möglichkeiten des Geistes. Die Möglichkeiten des Geistes sind unbegrenzt. Die Begrenzungen des Geistes sind eben die Begrenzungen, die man selbst gemacht hat. Wenn man den Geist erweitert hat, dann das bleibt. Glaubt nicht. Nicht hoffe. Sicher. Wenn man nicht sicher ist, schafft man nichts. So ist es. Wenn schon Buddhismus studieren, richtig studieren. nichts Wertvoll daran habe. Alles ist, akkumuliert sich. Nichts geht verloren. Hm? Ist das so, Diana Modi? Moment, jetzt erkläre ich weiter. Sonst geht es zur Diskussion, wir wollen nicht diskutieren. Erst erklären, diskutieren dann nachher. So kommen wir zu Weisheit. Wir haben schon erklärt, Wesen von Nekama ist, Nekama hat auch zwei Richtungen, weltliche und überweltliche. Die werden durch Weisheit gereinigt. Weisheit auch, hat auch, indem man die Weisheit von einem Bodhisattva lernen möchte, muss man auch diese zwei Weisheiten lernen. Hm? Weltliche und überweltliche. Weltliche Weisheit wird in den Büchern, das wird nicht in Theravada erklärt, das wird nur in, dann in, muss man dann zu Asanga oder zu Nagarjuna, die erklären das als fünf weltliche Wissenschaften, die jemand, der sich nach den Qualitäten von Buddha sehnt, allmählich meistern möchte. Der, unsere Buddha hat sie alle gemeistert. Das sind auch, wird erklärt in Jatakas. Also erste ist natürlich Adhyatmika Vidya. Er muss völlig meistern spirituelle Wissenschaften. Auch die Erlesung, Theorien und Religionen von den anderen. Er muss verstehen, nur dann wird er imstande sein, richtig zu erklären. Dann, damit er den anderen effektiv helfen kann, er muss Shabda Vidya lernen, er muss vollkommen die Sprachen beherrschen, nicht nur Sprachen von den Menschen, Sprachen von den Vögeln, Sprachen von den Tieren, wie der gute König Solomon. Er muss mit allen, mit den Katzen, mit Hunden, mit Krokodilen, mit Löwen, mit Elefanten. Der Buddha war unzählige Male Eidhexe, hat der Menschensprache gesprochen, als Eidvogel, als Eidhexe, als Miga, Hase natürlich. Das, alle mehr Sorten von Wesen. Er lernt die Sprache. Wie lernt er die Sprache anderen Wesen? Muss man schauen. wenn er geht als V oder als dann redet er mit den Königen in menschlicher Sprache. Wie macht er? Sehr interessant, muss man nur richtig. Er studiert, weil nichts geht verloren. Er studiert richtig diese Shabda Vidya, die verschiedene Etymologien. Verschiedene Ausdrucksweise, die es gibt in verschiedenen Welten, alles muss er studieren. Dann hat er großen Spaß. Alle Wesen sind dann ein Gegenstand von Studium, in dem man Verhalten studiert, dass nicht nur der Bodhisattva, auch die Yogis in Indien, sie haben große, große Weisheit über Atmen, über Denkweise, über Verhalten, an Betrachtung von den Tieren, wie sie atmen, wie sie sich verhalten, wie Atmen, Sprache, Atmen und Sprache und körperliche Bewegungen verbunden sind. Alles das haben sie vollkommen studiert. Wir sind so dumm geworden, indem wir wir sind entfremd von Natur, aber wir sind ein Teil der Natur. Das ist, was der Bodhisattva sehr klar sieht. Deswegen, er kann alle diese Sachen studieren. Hm? Sebastian, verstanden? Wann hat der Bodhisattva dann Zugang zu diesem Wissen in den verschiedenen Existenzen? Oder hat er, hat er Zugang zu diesem großen Wissen in seinen verschiedenen Existenzen? Oder entsteht diese Allwissenheit dann erst, wenn er zum Buddha wird? Wenn er zum Buddha wird. Aber dann er hat schon, dieses Wissen ist nicht komplett, aber er hat schon sammelt dieses Wissen in seine Bodhisattva-Karriere. Das ist. Aber wenn er dann zum Buddha wird, also dann ist komplett. Zustand der Erleuchtung, dann ist komplett. Dann ist das Allwissen vorhanden. Dann ist alle Wissen vorhanden. Zu dem Gesamten. Zu dem Gesamten. Er wird das Gesamte, dann er hat Zugang zum Gesamten. Erinnert er sich in jedem Leben an seinen Entschluss? Erinnert sich natürlich. Er erinnert sich genau. Indem er vollkommen die Paramis gemeistert hat, er kann alles machen. Indem er teilweise als Bodhisattva gemeistert hat, er kann schon vieles, vieles machen. Das ist dann alle die Jataka-Geschichte. Je mehr hat er sich nähert zu dem Ideal, desto mehr kann er machen. Aber schon als Tier, er kann verstehen alle möglichen Künste und Sprache. Und er hat auch als Bodhisattva, bevor er hat keine Angst von niedrigeren Existenzen, weil er hat diese starke Wille zu lernen. In Tibet zum Beispiel, es gibt viele Yoginis. Jetzt keine Diskussion, wollen wir weiter morgen, übermorgen, nach 3 Tagen auf Zettel schreiben. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir wollen die Paramis erklären. Dann Virya ist Voraussetzung für einen Ausdruck von Läuterung der Weisheit. Je mehr man Weisheit hat, desto energetischer man wird. Ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man jetzt träge ist, keine Energie hat, es ist Ausdruck dafür, dass man mit Weisheit noch nicht sehr weit gekommen ist. Bitte, bitte nachdenken darüber. Dann hat er sich der Bodhisattva gefragt, was läutet diese Energie? Virya heißt wörtlich, was ist Wesen von Virya? Wesen von Virya ist, dass man immer Energie hat. Wie kann man immer Energie haben? Indem man hat eine Einstellung von einem Held. Lewe. Das ist, was der Bodhisattva immer geübt hat. Der Held ist jemand, der keine Angst hat. Und warum hat er keine Angst? Weil er hat Weisheit. Dann der Bodhisattva hat nachgedacht, was ist das, das diese Energie läutert. Die Energie manifestiert sich dadurch, dass der Geist senkt nicht. Energie oder Virya ist das, was wie eine Säule unterstützt den Geist, lässt ihn nicht senken. Je mehr man davon hat, desto klarer wird man das verstehen. Dann jemand, der Weisheit hat, braucht nicht viel zu schlafen. Weisheit, dann, wenn es verdaut wird, immer führt zu mehr Energie. Und Energie läutert Weisheit. Und was läutert Energie, hat der Bodhisattva Sumedha gedacht. Dann hat er gefunden, es ist Kanti, es ist Toleranz, oder? Es ist Geduld. Beide kommen zusammen, Toleranz und Geduld. Wenn man nicht Geduld hat und Toleranz hat, alle Manifestationen von Nichtwissen, Nichtweisheit kommen. Aber die können nicht kommen, indem man Toleranz und Geduld hat. Deswegen, das, was Sila kräftig macht und unerschütterlich macht, und was Verdienst von Sila mehr vermehrfacht, kann man sagen? verstärkt, vergrößert, ist Toleranz und Geduld. Das ist, was der Sumedha, so hat er meditiert. Und dann hat er sich gefragt, was läutet Toleranz und Geduld? Was macht Toleranz und Geduld kräftig? Und er hat gefunden, es ist nichts anderes als Satya, als die Wahrheit. Wenn man in der Wahrheit etabliert ist, nur dann wird er imstande sein, nie Toleranz und Geduld zu verlassen. Dann hat er weiter meditiert. Was läutet die Wahrheit? Und er hat gefunden, es ist die Adhidhana, Entschluss. Die Diamantwille, die man entwickelt, wenn man sich die Eigenschaften von Buddha aneignen möchte. Es ist dieser Wille, das die Wahrheit läutert. Ohne Diamantgleichwille, ohne starke Wille, wird man nie imstande sein, bei der Wahrheit zu bleiben. Deswegen, wir haben über die Ursachen von dem Zustand von Buddha, von dem Zustand von Bodhisattva, als Avatana. Avatana ist nichts anderes als dieser Entschluss. Und dann hat sich der Sumedha gefragt, was läutet den Entschluss? Und das ist sehr interessant für uns, dass wir immer darüber nachdenken müssen. Er hat gefunden, es ist nichts anderes als Metta, die Liebe. Läutet den Entschluss. Durch Liebe wird Entschluss verwirklicht. Und diese Liebe eben ist die Voraussetzung für die Entwicklung von großem Mitleid. Wegen dem, der jemand, der sich die Eigenschaften von Buddha aneignen möchte, verlässt nicht Samsara. Deswegen, indem er der Sumedha, als er den Entschluss nahm, ein Buddha zu werden, indem er so meditiert hat, war er imstande, seine Toleranz und Geduld vollkommen zu läutern. Er war dann fähig zu tolerieren, was untolerierbar ist. Und dann nächste Frage: Was läutert die Liebe? Und er hat gefunden, 10. Parami, jetzt letzte Parami, es ist nichts anderes als Upekkha. Ohne Upekkha wird nie, ohne Gleichmut, wird die Liebe nie geläutert. Die wird immer mit Unreinheiten zusammen oder mit den Resten von Unreinheiten zusammen entstehen müssen. Nur wenn Upekkha gemeistert wird, wird auch die Liebe gemeistert. Wie wir Studenten von Buddhismus wissen sollten, eigentliche Inhalt der Befreiung oder der Erlösung ist nichts anderes als Upekkha, indem man Gleichmut übt gegenüber den 6 Toren der Wahrnehmung, wird man befreit. Das ist der Zustand von Arahat oder Buddha oder Pacheka Buddha gleich. Der Arahat wird ein Arahat, indem er Chal Anga Upekkha besitzt. Chal Anga Upekkha heißt, Chal heißt 6, Anga heißt Hetu oder Ursache. Die Ursachen von unserem Geist oder von unserer Wahrnehmung sind 6 Tore von Wahrnehmung. Kann man so sagen? Wenn man ständig gegenüber diesen 6 Toren vor Wahrnehmung Gleichmut übt, das heißt nicht, dass man er hat kein Wohlgefühl, er hat Wohlgefühl, er hat Freude, aber er kann keine Anhaftung an diese Wohlgefühl. Er hat unangenehme Gefühle, er hat Schmerzen, aber er hat keine Abneigung gegen Schmerzen. Er hat vollkommene Gleichmut gegenüber dem 6 Toren der Wahrnehmung. Das ist Zustand von einem erlösten Wesen. Jetzt, wenn einer nach dem Zustand von Buddha sich sehnt, dieser Zustand kommt zusammen mit allen Paramis, allen Vollkommenheiten. Wie wir, jetzt ist schon die Zeit vorbei, wie wir erklären werden, die Vollkommenheit in einer Paramie kommt immer zusammen, wenn es mit Zustand von Buddha verbunden ist, kommt zusammen mit Vollkommenheit, mit dem anderen Paramis. Die eine Paramie kann nicht zu Vollkommenheit kommen, ohne Zusammenhang mit Vollkommenheit, mit den anderen Paramis. Das ist wichtig zu verstehen. Genauso wie, wenn wir uns in Buddhismus üben, wir können nie perfekte Sila erreichen, wenn wir nicht perfekte Samadhi und Weisheit haben. Wir können nicht perfekte Samadhi erreichen, wenn wir nicht perfekte Sila und Weisheit haben. Wir können nicht perfekte Weisheit erreichen, wenn wir auch die zwei andere haben. Die drei verschmelzen in ein Geschmack, Geschmack der Befreiung. In der Fall von Buddha, diese Befreiung ist dann zusammen mit allen diesen Vollkommenheiten. Die Zeit ist vorbei. Wir reden darüber morgen, indem wir uns mit erste Vollkommenheit, mit Dana beschäftigen. Die werden wir dann morgen erklären, ja? Herr Mante, kannst du trotzdem nochmal die restlichen Meisterschaften nennen? Du hattest gesagt, spirituelle Meisterschaften. Ah ja, ja, Moment. Ich muss mir in Sanskrit sagen, Adhyatmika Vidya, dann Shabda Vidya. Er hat volle Meisterschaft von der Sprache. Verschiedene Sprachen. Dann er Hetu Vidya. Er hat volle Meisterschaft von Logik. Logik heißt Hetu Vidya, wir können mit Logik übersetzen. Chikitsa Vidya. Er hat vollkommene Meisterschaft von Medizin. In dem Sinne, dass er auch medizinische Kenntnisse anwenden kann, um den Wesen zu helfen. Medizinische Kenntnisse hier heißt nicht, dass er die Anatomie kennt. Ne? Er kennt die Ursache der Krankheit. Er kennt er kennt die Symptome, er kennt die Ursache, er kennt die Heilung, er kennt gesunden Zustand. In diesem Sinne, er kann Medizin. Er muss nicht unbedingt dafür alle Anatomie lernen und so weiter. Medizinische Kenntnisse in alten Indien waren sehr eng mit Philosophie verbunden auch, mit Weisheit über Harmonie der Elemente. Das ist die wahre Medizin, Weisheit über die Harmonie der Elemente. Wie die Elemente durch Krankheiten, besonders mentale Krankheiten, Begierde, Hass, in Ungleichheit kommen, in Ungleichgewicht kommen und wie sie dann geheilt werden. Und dann Shilpa, das ist unsere Jnana Bodhi, Architektur. Und was dazu gehört, wie man die Umgebung schön machen kann, damit man den doch nicht umsonst gelernt, Menschen, das ist nicht nur Architektur, auch wie Jnana Bodhi erklären kann, viele andere Sachen kommen dazu. Ja, das sind diese fünf Wissenschaften, das auch an den Universitäten, buddhistischen Universitäten gelehrt wurden. Die Reste davon sind noch zu sehen in Nalanda und Takshila. Wo? Takshila in Pakistan. Die Reste von den Mauern. Die Reste von, waren sie in Takshila? Nalanda sieht man sehr klar. Einige Fakultäten hat man die Skulpturen noch, dass sie da auch die weltliche Künste gelernt haben. Und sie haben auch natürlich solche Sachen, die wie Astrologie, gelernt, die auch sehr nützlich sind, um den anderen zu helfen. Natürlich auch Yoga, die Yoga-Übungen und so weiter. Also, wir machen jetzt Pause. Die Zeit ist schon lange vorbei. Fünf Wissenschaften, okay. Adhyatmika Vidya, Shabda Vidya, Hetu Vidya, Chikitsa Vidya und Shilpa Vidya. Fünf.